Wenn im Mailpostfach seltsame Texte auftauchen und das vielleicht auch noch auf Englisch anstatt wie gewohnt auf Deutsch, dann wissen die meisten Computernutzer, was da auf ihrem Bildschirm aufblinkt. Eine Spam-Mail, also etwas, das man lieber nicht im Posteingang haben will. Diesen virtuellen Schrott gibt es schon lange, doch immer wieder richten solche Mails ganz konkreten Schaden an. Jetzt rollt wieder einmal eine Spam-Welle durchs Land. Betroffen ist unter anderem der Anbieter T-Online. Stefan Römermann ist unser Computerexperte. Um was für Mails geht es denn diesmal? Ja, die Mails selbst, die sind schon relativ unterschiedlich. Da stehen unterschiedliche Texte drin. Gemeinsam ist ihnen allerdings allen, dass sie auf Englisch geschrieben sind und dass die Absender sehr häufig Menschen sind, die ich kenne. Also Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, Leute, denen ich schon mal eine Mail geschickt habe. Die Texte, wie gesagt, sind sehr unterschiedlich. Auf der anderen Seite ist da aber auch eine große Gemeinsamkeit. Ich soll nämlich irgendwie auf eine bestimmte Webseite gelockt werden. Und das sind dann Webseiten, auf denen irgendein Betrug abgezogen wird oder die eventuell auch virenverseucht sind. Aber die kommen dann nicht wirklich von diesen Bekannten? Nein, die kommen nicht von den Bekannten. Es ist nämlich extrem einfach, E-Mail-Absender zu fälschen. Also ich kann problemlos eine E-Mail auf den Namen Georg Ehring verschicken in der Welt. Das ist überhaupt kein Problem. Da muss man dann aufpassen. Die Frage ist halt, wie kommen die eigentlich an diese Daten von meinen Bekannten? Woher wissen die, dass ich mit Ihnen, Georg Ehring, jetzt befreundet bin? Und da sagt die Telekom, die kommen nicht von unseren Servern, die wurden nicht gehackt, sondern das scheint wohl von gehackten Computern, Smartphones zu kommen, wo die Adressbücher ausgelesen wurden oder auch vom Schwarzmarkt. Da gibt es halt auch einen regelrechten Schwarzmarkt für Adressbücher. Das heißt, Betrüger können sich E-Mail-Adressen auf dem Schwarzmarkt kaufen und dann auch gleich wissen, wer mit wem Kontakt hat normalerweise. Das ist ganz genau der Fall. Was soll ich denn machen, wenn ich so eine Mail bekomme? Ja, wenn ich so eine Mail bekommen habe, sollte ich natürlich nicht auf den Link klicken. Wenn ich doch einmal drauf geklickt haben sollte, sollte ich meinen Computer unbedingt auf Viren untersuchen lassen, einen Virenscanner drüber laufen lassen und im Zweifelsfall die Passwörter ändern. Und das Gleiche sollte ich auch tun, wenn ich mitbekomme, dass über meinen Namen Spam-Mails verschickt worden sind. Auch dann sollte ich gucken, sind da irgendwelche Viren auf meinem Rechner drauf, Schädlinge. Ich sollte meine Passwörter ändern. Das muss nicht unbedingt sein. Das kann auch sein, dass das völlig von anderen Rechnern ausgeht. Und das Allerärgerlichste ist, ich kann damit auch nicht wirklich verhindern, dass E-Mails weiter in meinem Namen verschickt werden, weil sich ja eben die Absender so einfach fälschen lassen. Deshalb sollte man einfach seine Freunde informieren, dass da Mails in meinem Namen verschickt werden. Das wird höchstwahrscheinlich wieder abflauen. Wenn nicht, muss man im Zweifelsfall die E-Mail-Adresse ändern. Woran erkenne ich denn Spam? Das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich. In dem aktuellen Fall ist das eigentlich eher ein schlecht gemachter Spam-Mail, weil wir haben es ja gesagt, die E-Mails sind allesamt auf Englisch, obwohl die an deutsche Adressaten gehen. Da wird man ja schon gleich mal ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite werden da auch die Nutzer nur mit Hey oder Hello angeredet, also nicht irgendwie Hi Georg oder so, sondern einfach nur ohne irgendwelche Namen. Das sollte einen auch schon mal sehr skeptisch machen. Aber es gibt eben auch sehr geschickt gemachte Spam-Mails, wo dann wirklich die Seiten von E-Mails von beispielsweise PayPal oder anderen Firmen sehr genau nachgebaut werden und wo ich es auf den ersten Blick nicht wirklich erkennen kann. Da bleibt es mir wirklich nur aufmerksam zu sein und genau hinzuschauen und wenn ich irgendwo drauf klicken soll, dreimal überlegen, ist das wirklich das, was dahinter steckt und dann einfach nochmal gucken, wenn der Browser eine Seite aufmacht, ist das auch das, wo ich wirklich landen wollte. Stefan Römermann, herzlichen Dank.